scientist. Jungle brother, jungle brother. Yes, yes. Code Red. Einen wunderschönen guten Samstagabend. Es ist mal wieder Zeit für Code Red. Heute eine Stunde später. Dafür mit einem wunderschönen Back-to-Back-Special. Genau, mit mir Beast und Outtake. 2 Stunden volles Programm. Wie gewohnt bis 1 Uhr. Ich würde mal sagen, los geht's. Falls ihr ein paar mehr Infos zu uns oder ein bisschen Sounds braucht, checkt unsere Homepage www.code-red-fm.de. Da findet ihr verschiedene Beiträge zu neuen Releases, Mixtapes, Podcasts unserer Sendungen und so weiter. Aber jetzt checkt uns aus. Code Red. Live and Mix. Yes. 100. and we are their unwitting accomplices. Their intention to rule rests with the annihilation of consciousness. We have been lulled into a trance. They have made us indifferent to ourselves, to others. We are focused only on our own gain. That is their primary method of survival, to keep us asleep, keep us selfish, keep us sedated. Thank you. Talk about it too. When you talk about change, you talk about time. And time can be forever. It's all a test. It's almost like an experiment. Everything you dream of, but it is a price. Don't know long from where I travel, far from the light. You can have everything you dream of, but there is a price. Don't know long from where I travel, far from the light. We'll be right back. Things are never quite what they seem. Things are never quite what they seem. Thank you.

Oh yeah. Kurz vor eins. Und somit die beste Zeit, Schluss zu machen für heute. Das war 2 Stunden Code Red. Mit Beast und Outtake back to back in the mix. Wenn euch der Sound was getaugt hat, dann checkt unsere Homepage www.code-red-fm.de. Da findet ihr den aktuellen Mitschnitt unserer Sendung und auch natürlich die anderen Sendungen, Mixtapes, en masse und so weiter. Natürlich auch nagelneue, freshe Reviews und Infos rund um uns. Somit bleibt uns Tschüss zu sagen und euch ein wunderschönes Restwochenende zu wünschen. Schaltet nächste Woche auf jeden Fall wieder ein. 22 bis 1 Uhr Code Red wie jeden Samstag. Und gebt uns natürlich ein Like auf Facebook. Yeah. Mit dem Tune sind wir dann draußen. Viel Spaß. Tschüss.